Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 998 an Goethe, Weimar, 25. April 1805. Die Anmerkungen schließen mit Voltaire lustig genug, und man bekommt noch eine tüchtige Ladung auf den Weg. Indessen sehe ich mich gerade bei diesem letzten Artikel in einiger Kontrovers mit Ihnen, sowohl was das Register der Eigenschaften zum guten Schriftsteller als was deren Anwendung auf Voltaire betrifft. Zwar soll das Register nur eine empirische Aufzählung der Prädikate sein, welche man bei Lesung der guten Schriftsteller auszusprechen sich veranlasst fühlt, aber stehen diese Eigenschaften in einer Reihe hintereinander, so fällt es auf, Genera und Species, Hautfarben und Farbentöne nebeneinander aufgeführt zu sehen. Wenigstens würde ich in dieser Reihenfolge die großen, viel enthaltenden Worte Genie, Verstand, Geist, Stil etc. vermieden und mich nur in den Schranken ganz partieller Stimmungen und Nuancen gehalten haben. Dann vermisse ich doch in der Reihe noch einige Bestimmungen wie Charakter, Energie und Feuer, welche gerade das sind, was die Gewalt so vieler Schriftsteller ausmacht und sich keineswegs unter die angeführten subsumieren lässt. Freilich wird es schwer sein, dem voltairischen Proteus einen Charakter beizulegen. Sie haben zwar, indem Sie Voltairen die Tiefe absprechen, auf einen Hauptmangel desselben hingedeutet, aber ich wünschte doch, dass das, was man Gemüt nennt und was ihm sowie im Ganzen allen Franzosen so sehr fehlt, auch wäre ausgesprochen worden. Gemüt und Herz haben Sie in der Reihe nicht mit aufgeführt. Freilich sind Sie teilweise schon unter anderen Prädikaten enthalten, aber doch nicht in dem vollen Sinn, als man damit verbindet. Schließlich gebe ich Ihnen zu bedenken, ob Ludwig der 14., der doch im Grund ein sehr weicher Charakter war, der nie als Held durch seine Persönlichkeit viel im Kriege geleistet und dessen stolze Repräsentationsregierung, wenn man billig sein will, zunächst das Werk von zwei sehr tätigen Ministerialregierungen war, die ihm vorhergingen und das Feld rein machten, ob Ludwig der 14. mehr als Heinrich der 4. den französischen Königscharakter darstellt. Dieser Heteros Logos fiel mir beim Lesen ein, und ich wollte ihn nicht vorenthalten. SCH